Jahwe ließ mich schauen, da waren zwei Körbe mit Feigen, aufgestellt vor dem Tempel Jahwes, nachdem Nebukadrezar, der König von Babel, Jechonja, den Sohn Joachims, den König von Juda, und die Obersten von Juda samt den Schmieden und Schlossern aus Jerusalem fortgeführt und nach Babel gebracht hatte, der eine Korb enthielt sehr gute Feigen, den Frühfeigen gleich, der andere Korb aber enthielt sehr schlechte Feigen, die nicht zu genießen waren. Da sprach Jahwe zu mir, was siehst du, Jeremia? Und ich antwortete, Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut, die schlechten aber sind sehr schlecht, dass man sie nicht genießen kann, so schlecht sind sie. Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, wie diese Feigen für gut erkannt sind, so will ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort hinweg ins Land der Chaldäer geschickt habe, freundlich ansehen und mein Auge freundlich auf sie richten und sie in dieses Land zurückbringen, dass ich sie aufbaue und nicht wieder einreiße und sie einpflanze und nicht wieder ausreiße, und ich will ihnen Einsicht verleihen, dass sie mich erkennen, dass ich Jahwe bin. Alsdann sollen sie mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, wenn sie sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Aber wie die anderen Feigen für schlecht erkannt sind, für so schlecht, dass man sie nicht genießen kann, ja, so spricht Jahwe, so will ich Zedekia, den König von Juda, behandeln samt seinen Obersten und dem Überreste der Bewohner Jerusalems, sowohl denen, die in diesem Land übrig geblieben sind, als auch denen, die sich in Ägypten niedergelassen haben. Ich werde sie zu einem Schreckbilde, zu einem Übel für alle Königreiche der Erde machen, zu einem Gegenstande der Beschimpfung, des Spotts und des Hohns und des Fluchs an allen den Orten, wohin ich sie verstoßen werde, und will wieder sie das Schwert, den Hunger und die Pest loslassen, bis sie von dem Boden, den ich ihnen und ihren Vätern verliehen habe, gänzlich vertilgt sind.